Erster Jahwe sprach zu Mose, zweiter befiehl den Israeliten, dass sie meine Opfergaben und meine Speise, die als Feueropfer einen angenehmen Geruch für mich haben, zur richtigen Zeit darbringen sollen. Dritter sage ihnen, dass sie Jahwe täglich zwei fehlerlose, einjährige Lämmer als regelmäßiges Brandopfer darbringen sollen. Vierter, du sollst ein Lamm am Morgen und das andere Lamm am Abend opfern. Fünfter, dazu gehört ein Speisopfer aus einem Zehntel Feinmehl, das mit einem Viertel Öl aus zerstoßenen Oliven vermischt ist. Sechster, dies ist das regelmäßige Brandopfer, das am Berg Sinai zubereitet wurde und als Feueropfer einen angenehmen Geruch für Jahwe hat. Siebter, zu jedem Lamm soll auch ein Trankopfer von einem Viertel Wein gehören, das im Heiligtum Jahwe dargebracht wird. Achter, das zweite Lamm sollst du am Abend opfern, zusammen mit demselben Speisopfer und Trankopfer wie am Morgen, denn es ist ein Feueropfer mit angenehmem Geruch für Jahwe. Neunter, am Sabbattag sollt ihr zwei fehlerlose, einjährige Lämmer darbringen, dazu zwei Zehntel Feinmehl, das mit Öl vermischt ist, als Speisopfer und das passende Trankopfer. Zehnter, dies ist das Brandopfer, das an jedem Sabbat zusätzlich zum regelmäßigen Brandopfer und dem dazugehörigen Trankopfer dargebracht wird. Elfter, am ersten Tag jedes Monats sollt ihr Jahwe als Brandopfer zwei junge Stiere, einen Widder und sieben fehlerlose, einjährige Lämmer darbringen. Zwölfter, dazu gehört als Speisopfer für jeden Stier drei Zehntel Feinmehl, das mit Öl vermischt ist, und für jeden Widder zwei Zehntel Feinmehl, das mit Öl vermischt ist. 13. Für jedes Lamm sollt ihr ein Zehntel Feinmehl, das mit Öl vermischt ist, als Speisopfer darbringen. Dies ist ein Feueropfer mit angenehmem Geruch für Jahwe. 14. Die Trankopfer sollen für jeden Stier eine halbe Menge Wein, für jeden Widder ein Drittel Wein und für jedes Lamm ein Viertel Wein sein. Dies ist das Brandopfer, das an jedem Neumond das ganze Jahr über dargebracht wird. 15. Zusätzlich sollt ihr einen Ziegenbock als Sündopfer für Jahwe darbringen, neben dem regelmäßigen Brandopfer und dem dazugehörigen Trankopfer. 16. Am 14. Tag des ersten Monats findet das Passafest für Jahwe statt. 17. Am 15. Tag desselben Monats beginnt ein Fest, bei dem sieben Tage lang ungesäuertes Brot gegessen werden soll. 18. Am ersten Tag dieses Festes sollt ihr eine heilige Versammlung im Heiligtum abhalten und keinerlei Werktagsarbeit verrichten. 19. Als Feueropfer in Form von Brandopfern sollt ihr Jahwe zwei junge Stiere, einen Widder und sieben fehlerlose, einjährige Lämmer darbringen. 20. Dazu gehört als Speisopfer Feinmehl, das mit Öl vermischt ist, drei Zehntel für den Stier und zwei Zehntel für den Widder. 21. Für jedes der sieben Lämmer sollt ihr jeweils ein Zehntel Feinmehl darbringen. 22. Bringt außerdem einen Bock als Sündopfer dar, um Sühne für euch zu schaffen. 23. Alle diese Opfer sollt ihr zusätzlich zum morgendlichen Brandopfer, das als regelmäßiges Brandopfer dargebracht wird, zubereiten. 24. Diese Opfer sollt ihr sieben Tage lang täglich als Feueropferspeise mit angenehmem Geruch für Jahwe darbringen, zusätzlich zum regelmäßigen Brandopfer und dem dazugehörigen Trankopfer. 25. Am siebten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung im Heiligtum abhalten und keinerlei Werktagsarbeit verrichten. 26. Am Tag der Erstlinge, wenn ihr Jahwe ein Speisopfer vom neuen Getreide darbringt, also an eurem Wochenfest, sollt ihr eine heilige Versammlung im Heiligtum abhalten und keinerlei Werktagsarbeit verrichten. 27. Als Brandopfer mit angenehmem Geruch für Jahwe sollt ihr zwei junge Stiere, einen Widder und sieben fehlerlose, einjährige Lämmer darbringen. 28. Dazu gehört als Speisopfer Feinmehl, das mit Öl vermischt ist, drei Zehntel für jeden Stier und zwei Zehntel für den Widder. 29. Für jedes der sieben Lämmer sollt ihr jeweils ein Zehntel Feinmehl darbringen. 30. Bringt außerdem einen Ziegenbock dar, um Sühne für euch zu schaffen. 31. Diese Opfer sollt ihr zusätzlich zum regelmäßigen Brandopfer, dem dazugehörigen Speisopfer und den Trankopfern darbringen, sie müssen fehlerlos sein.